Dessau-Roßlau, Köthen, Weißenfels, Naumburg, Aschersleben, Könnern, Halle, Eisleben, Leipzig, Landsberg, Merseburg, Teutschenthal, Schkopau, Oranienbaum, Bitterfeld, Bennstedt, hol dir mal Zucker. Köthen, Wörlitz. Das ist das erste Mal, dass dieser super, super funktioniert. Markus, wir sind schon total mittendrin am Erzählen Geschichten von Flucht, Neuankommen und so weiter. Du steckst mittendrin in diesen ganzen Geschichten, ne? Ja, das tue ich. Aber nicht als Geflüchteter. Ja, erzähl mal deine Migrations- oder Fluchtgeschichte. Hast du eine? Kommst du aus Halle? Nee, ich komme nicht aus Halle. Ich bin den dörflichen Strukturen eines kleinen Elbauendorfes entflohen. Wie war denn deine Flucht? Wann war denn das überhaupt? Das war 89, vor der Wende noch. Ah, da war große Fluchtbewegungen haben da stattgefunden. Ja, 89. Ich habe es nur bis Bitterfeld geschafft, erstmal. Und dann hat es mich irgendwann nach Halle verschlagen. Aber es war eigentlich keine Flucht, sondern, na, aber was ist schon Flucht, ja? Ich habe sozusagen mir einen Ausbildungsplatz gesucht, wo ich ihn gekriegt habe. So eine Arbeit, wenn man so will. Ah, du bist so ein Wirtschaftsflüchtling? Ja, eigentlich ein Wirtschaftsflüchtling, weil ich auf dem Dorf nicht Physiotherapeut werden durfte oder konnte. Und weil ich nicht an die EOS durfte ich nicht. Ah ja. Ja, habe ich keine Genehmigung erhalten damals von meinem Schulleiter. Das brauchte man damals noch im Osten. Ah, kenne ich. Ja. Fast die gleiche Geschichte wie ich. Und dann musste ich Berufsausbildung mit Abitur habe ich dann gemacht. Musste ich nicht machen, wollte ich aber machen. Und das war dann in Bitterfeld. Und dann wollte ich anschließend. Aber Bitterfeld ist ja noch lange nicht Halle. Nee, und dann wollte ich anschließend, wusste ich nicht richtig, was ich studieren soll. Und dachte, vielleicht muss ich das auch nicht und lerne einfach noch einen guten Beruf. Nee, Quatsch, aber noch irgendwie was anderes. Und bin dann Physiotherapeut geworden und da war die Ausbildung in Halle. Weiß ich nicht, in Bitterfeld gab es das, glaube ich, damals nicht. 92 habe ich angefangen. Da hat man das hier in Halle an der Berufsfachschule der Martin-Luther-Universität, konnte man das werden. Also ist es eher sowas wie Nicht-Bildungsflucht gewesen, Flucht ja. Zur Bildung. Genau. Aber sag mal, das ist ja wie bei allen, also du warst dann ein bisschen hierher gekommen, hast quasi Duldungsstatus oder Aufenthaltsstatus, aber normalerweise geht man doch dann wieder zurück, wenn alles wieder in Ordnung ist und dann bist du Physiotherapeut gewesen, hättest doch zurück in dein Dorf gehen können. Ja, aber das war irgendwie für mich von Anfang an keine Option. Also ich wollte, vielleicht ganz am Anfang wollte ich nicht weg. Mit 16 wollte ich nicht weg, als ich nach Bitterfeld gegangen bin. Aber mit 17 wusste ich, glaube ich, schon, dass ich nicht wieder zurück will. Wenn man jetzt so eine Geschichte, also wir haben es jetzt ein bisschen spaßig aufgezogen, aber wenn man jetzt so eine Geschichten erzählt, ist das vergleichbar zu der Situation, in der sich Menschen befinden, die jetzt so in heute zu uns kommen aus anderen Ländern? Vergleichbar finde ich ganz schwierig. Wie will man das vergleichen? Die Leute flüchten ja jetzt aus richtigen Notlagen. Ich bin ja nicht aus einer Notlage geflüchtet oder nur aus einer ganz kleinen. Für mich war die gar nicht so. Also die flüchten ja aus lebensbedrohlichen Notlagen und das war es ja für mich nicht. Insofern kann man das, glaube ich, ganz schwer vergleichen. Und zu dem, wie die sich dann fühlen, wenn die hierher kommen. Ich weiß noch, ich muss vielleicht dazu sagen, ich arbeite jetzt als Sprachlehrer in einer Schule und unterrichte Flüchtlingskinder. Flüchtlingskinder ist auch schon so ein krass, aber so heißt das immer so, so nennen wir das halt. Und da war ich am Anfang im Wohnheim, wo die untergebracht sind. Und habe auch da mit den Eltern gesprochen und so. Und dann war auch irgendwie, kam man dann natürlich auch dahin, da waren die noch relativ frisch alle da. So, wie ist es jetzt da? Und es war jetzt eigentlich eher so gemünzt auf die Wohnsituation, ganz speziell da diese Unterbringung und so. Und die haben die Frage aber, weil es ja auch schwierig war mit der Verständigung, ganz anders aufgefasst und haben halt erklärt, sie sind total dankbar und froh, dass sie jetzt hier sind. Und zwar aus dem einfachen Grund, zu Hause ist Krieg. So, und hier ist kein Krieg. So, und dann haben sie den Rest so offen gelassen und so komisch geguckt, wie, das musst du doch verstehen. Und das ist ja auch nicht misszuverstehen. So wie, ja klar, natürlich sind die froh, dass die hier sind. Und solange da Krieg ist, wollen die auch nicht zurück, weil das ist scheiße. Aber prinzipiell, wenn ich mit den Kindern rede, die vermissen alle ihre Heimat. Und die würden eigentlich alle gerne zurückgehen. Aber, naja, die Kinder können es eh nicht entscheiden. Die müssen warten, was ihre Eltern machen. Und es ist halt unsicher, oder die sind ja nicht umsonst geflüchtet. Und ja, Deswegen freuen die sich jetzt hier auch mit der Situation an, ne? So wie ich. Am Anfang bin ich immer noch gerne nach Hause fahren zu Mutti und irgendwann hat man seine Freiheit entdeckt und fand das auch cool. Und die entdecken jetzt hier, dass unsere Art zu leben nicht nur komisch oder scheiße ist, sondern auch schöne Seiten hat. Und die finden jetzt auch Freunde, die sind jetzt schon fast ein Jahr hier. Also ich erlebe gerade bei, na, ich sag schon mal Freunden, weil wenn man ein Jahr lang laufen geht und dann Zeug miteinander macht, dann ist man vielleicht auch schon freundschaftlich verbunden. Bei denen erlebe ich tatsächlich eine Bewegung in die andere Richtung. Die sind hierher gekommen, hier gelandet, haben irgendwie auch diesen Lauftreff gefunden. Und das war immer, ja, das ist gut, also genauso wie du, ne? Es ist besser, logischerweise, da ist Krieg und ich weiß auch gar nicht, wo meine Familie steckt und was weiß ich habe in der Türkei unter sonst was für Bedingungen gehaust und hier ist wenigstens Sicherheit. Und jetzt haben die nach einem Jahr sehr viele dann eben doch schon ihre Sprachkurse bis zu einem gewissen Level, also so, dass sie auch anfangen, die Alltagssprache der Medien, der Zeitung oder auch auf der Straße zu verstehen und plötzlich kriegen die mit, aha, es ist ja nicht nur Freunde und Willkommenskultur, also sie haben sich vorher sehr sicher hier gefühlt und jetzt nehmen sie plötzlich so ein mediales eben auch Anti. War und das ist mir jetzt das in den letzten 2-3 Wochen tatsächlich das erste Mal begegnet und dann aber gleich zweimal, dass Leute gesagt haben, du weißt, also toll hier, tolle Laufgruppe, tolle Freunde, deshalb bin ich hier, aber eigentlich, du, wenn ihr mich nicht wollt, bin auch gleich wieder weg, also so schnell es geht. Und das fand ich ziemlich krass, was so eine, also wie gesagt, das hat gar nichts mit persönlichen Empfindungen zu tun, sondern eben je mehr sie sich integrieren, indem sie Sprache lernen, umso mehr kriegen sie mit, dass sie gar nicht willkommen sind. Das fand ich echt eine schräge Geschichte. Aber da wollte ich jetzt gar nicht hin. Ich wollte dich ja befragen, weil du hast so einen schönen Stichwort rübergeworfen, Sprachlehrer. Man liest ja seit Wochen immer nur in den Zeitungen, dass es euch sozusagen gleich nicht mehr gibt. Also dich auch nicht. Du wirst abgeschafft, oder? Sage ich jetzt mal zugespitzt. Es sieht fast so aus. Die Verträge laufen am 31.12. aus. Und meines Wissens hat noch gar keiner irgendwie eine Zu- oder Sage oder eine Absage oder irgendwas, sondern das läuft eben so aus und läuft dann eben ins Leere. Wie kann das, erklär mal diesen Konflikt, weil ich lese das auch in den Zeitungen, aber ich habe es immer noch nicht richtig begriffen. Was ist eigentlich der Grund, warum, also ja, es ist kein Geld da, aber wie kann denn jetzt plötzlich kein Geld mehr da sein? Na, das wird, die Verträge waren ja von Anfang an befristet und offensichtlich hat man geglaubt, dass es vielleicht reicht, bis Ende des Jahres so viele oder so viel Deutsch vermittelt zu haben, dass alle Schüler dann in normale Klassen gehen können und die das noch nicht können, es wurden tatsächlich nochmal 50 nach eingestellt, Sprachlehrer, die sind unbefristet. Die sind im Sommer irgendwann eingestellt worden. Jetzt muss aber mal ein Verhältnis machen. Also 50. Fangen wir mal ganz am Anfang. Genau. Wurden ungefähr, Pi mal Daumen, es kursieren so lustigerweise unterschiedliche Zahlen in den Medien. Die GEW hat immer eine größere Zahl als das Bildungsministerium. Und das ist ja natürlich. Und das Schulamt hat auch nochmal eine andere Zahl. Und wenn wir uns selbst zählen, wir Lehrer sind ja auch gut vernetzt, dann kommen wir auch nochmal auf eine andere Zahl. Aber sagen wir mal, Pi mal Daumen geht es um 200 Lehrer, die so im Laufe der Zeit nicht alle auf einmal eingestellt wurden, um die Kinder, die gekommen sind, zu beschulen. Es geht nur um die schulpflichtigen Kinder, nicht um Erwachsene oder so. Die sind sozusagen in den Schuldienst aufgenommen worden. Und wir haben alle befristete Verträge bekommen. Und ich persönlich habe im März angefangen und da stand drauf 31.12. Ich weiß noch, ich habe gefragt bei meinem Einstellungsgespräch, kann man irgendwie schon sagen, dass das vielleicht dann weitergeht oder nicht. Und da wurde mir ganz klipp und klar, ich habe zweimal nachgefragt und dann auch beim zweiten Mal eine böse Antwort erhalten, dazu machen wir keine Aussage vom Schulamt. Und ich verstehe das auch, weil die konnten ja keine machen, weil die können das ja nicht von sich aus entscheiden. Ja, die sind ja auf Mittel angewiesen. Ja, genau. So, und nun hat man, ich weiß nicht, wer das im Bildungsministerium vielleicht tatsächlich gedacht. Das ging ja alles schon im letzten Jahr los. 2015 wurden ja die ersten schon eingestellt. Okay, ein Jahr, anderthalb Jahre, dann sind wahrscheinlich die meisten durch. Dann können die Deutsch und dann brauchen wir das nicht mehr. Oder ich weiß nicht, wie man da gerechnet hat. Dann war halt im Sommer klar, naja, so schnell geht's nicht. Dann wurden 50, warum jetzt nicht 51 oder 49, weiß ich nicht. Genau 50 wurden eingestellt, unbefristet. Das war aber keiner von denen, die bis dahin gearbeitet haben, sondern es wurden nochmal ganz neue eingestellt, die auch alle das vorher nicht gemacht haben, weil das, was wir machen, das hat vorher noch gar keiner gemacht. So, weil das tatsächlich eine lustige Situation ist, Menschen die Sprache beizubringen, die ja eigentlich schon im Land wohnen. Und das ist nochmal ganz was anderes als dieses Deutsch als Fremdsprache. Und mit ganz vielen anderen Problemen auch verbunden, die jetzt nicht nur Sprache betreffen. Und 50 neue einstellt und die anderen 200 eben, ja, unsere Verträge laufen jetzt eben aus und irgendwie haben wir alle lange angenommen, naja, wir können ja niemals mitten im Schuljahr, muss man auch dazu sagen, genau, an die 200 Lehrer nach Hause. Ist ja Wahnsinn, wir haben fast alle Vollzeitstellen, was da für Stunden wegfallen und wir machen alle auch noch meistens noch ein anderes Fach, also nicht nur Deutsch als Zielsprache, sondern so heißt es übrigens in Sachsen-Anhalt, Deutsch als Zielsprache. Schön. Nur in Sachsen-Anhalt heißt es so, sonst überall heißt es Deutsch als Zweitsprache. In Sachsen-Anhalt heißt es Deutsch als Zielsprache. Das ah, da kann man ja auch früher auf. Kann man jetzt noch mal ein bisschen? Nee, wir stehen nicht mehr früher auf. Das ist abgeschlossen. Das ist schon, aber kann man ja da philosophieren wir nochmal drüber. Wir haben eine Zielsprache. Und wir unterrichten ja auch noch andere Fächer. Ja? Also wir machen jetzt nicht nur das, sondern wir decken auch, wir machen Vertretungsstunden und so weiter. Also es ist schon für eine Schule nicht so ohne, wenn wir jetzt gehen. Und an meiner Schule bin nur ich der Lehrer. Und wenn ich dann gehe, dann gibt es keinen mehr. Aber ich sag mal, wir haben auch nur 15 Schüler im Moment. Und im allerschlimmsten Fall geht das schon irgendwie. Für die Schüler ist Kacke, muss man einfach so sagen. Aber die können schon ein bisschen Deutsch. Ja, es wird schon gehen, auch für die Schule ist doof. Und für die Schüler ist noch blöder eigentlich. Aber es geht, es stirbt jetzt keiner dran. Aber es gibt auch Schulen, in Halle oder in Sangerhausen, Hettstedt, weiß ich jetzt nicht. Aber in Halle weiß ich es ganz konkret. Da sind 4 oder 5 Lehrer in einer Schule, die haben 60, 70, 80 Flüchtlinge. Und wenn die gehen, dann wird es schwierig. Weil wer soll das da auffangen? Da kommen ja auch noch ständig neue. Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ne? Also das ist ja nicht so, dass es, also es kommen natürlich weniger Menschen jetzt gerade wieder. Die so, ne? Grenzen sind ja zu und wie viele Geflüchtete kommen wirklich an. Aber am Ende kommen ja immer noch tatsächlich neue dazu, die auch. Und die müssen dann auch richtig Schule machen oder wie läuft das dann im Sprachunterricht ab? Genau, die haben am Anfang kommen die sozusagen in so eine sogenannte Sprachklasse, Integrationsklasse, das nennen die Schulen alle anders. Die Schulen haben da relativ freie Hand gekriegt erstmal mit dem Erlass, wie die zu beschulen sind. Es gibt also 2 Möglichkeiten. Ich habe sie alle zusammen in einer Klasse. Sie kriegen jeden Tag 5, 6 Stunden Deutschunterricht. Und wenn sie ein gewisses Level erreicht haben, dann dürfen sie halt in die normalen Klassen. Und dann hört die Begleitung durch dich auch auf? Dann können die immer noch zusätzlich Deutsch zwischenzeitlich machen, aber irgendwann sind sie dann halt ganz integriert. Oder, so machen wir das an der Schule, inzwischen habe ich nur noch Kleingruppen. Ich hatte die auch am Anfang alle zusammen, ist aber ein blödes Konzept, weil nichts mit Integration zu tun. Also die sind sowieso so inhomogen, wie es immer so schön heißt, von ihrem Lernstand, Schulvorerfahrungen, Kenntnissen von anderen Fremdsprachen und so weiter. Also ich habe 2 dabei, die können jetzt nach einem Jahr haben immer noch Schwierigkeiten, den Stift richtig zu halten. Und also sie sind Analphabeten in ihrer eigenen Sprache. Ich habe einen dabei, der hört nichts. Ich habe eine dabei, die sieht nichts. Ich habe quasi noch das komplette Inklusionsprogramm. Fahre ich da auch noch mit? Und da kann ich, das ist sowieso schwierig, die in einer großen Gruppe zu unterrichten. Also habe ich mir jetzt 3 Kleingruppen gemacht und die anderen sind quasi immer in ihren Klassen. Machen Unterricht mit. Hab so versucht, dass die möglichst Mathe mitmachen können oder auch ein Fach, wo viel Praxis ist, Technik oder so, wo es dann vielleicht auf die Sprache nicht ganz so ankommt. Aber eigentlich geht es ja auch nicht darum, dass sie da viel verstehen, sondern es geht darum, dass sie mit den deutschen Schülern zusammen sind. Also Integration, dass die neben jemandem sitzen, der ihnen mal hilft und dass da Kontakte entstehen und dass man sich kennenlernt und irgendwie vielleicht von mir aus auch Freundschaften entstehen. Und es ist lustigerweise passiert, ja, nicht nur, aber eben auch. Und das ist total gut, viel besser. Und dann lernt man die Sprache. Genau, und dann ist auch egal, dann brauche ich auch nicht mehr 25 Stunden Deutsch beim Lehrer, sondern habe nur noch 6 Stunden Deutsch beim Lehrer oder 7 oder 8 und in der Woche und bin aber ganz viel eigentlich mit deutschen Schülern zusammen. Und die mit denen jetzt auch abhängen, ja, wie es immer so schön heißt, das sind die, die am besten Deutsch sprechen, weil die das nicht bei mir, man lernt nicht Deutsch in der Schule beim Lehrer. Ja. Der kann einem nachher noch erklären, wie die Regeln gehen und was der Genitiv ist und was weiß ich nicht. Das ist auch wichtig. Aber das eigentliche Sprechen kommt doch, oder die eigentliche Sprachfähigkeit kommt doch beim Sprechen und beim Hören und beim Machen und beim Tun. und immer wieder üben, üben, üben. Und im Unterricht komme ich da ja nicht so oft dran. So, jetzt müssen wir aber nochmal wieder zurück zu diesem ganzen, zu diesem ganzen Geld. Also, oder genau, also so, jetzt wir hören jetzt alle auf. So. Genau. Also, eine Sache fehlt ja noch. Jetzt kam halt irgendwann vor einem Monat oder so, kam es auf 75. Es war auch so lustig. Erst hat ja der Herr Tullner sich geäußert und sagt, es war ja von Anfang an klar, dass die alle, haben ja alle mit Frist in Vertrag, weiß gar nicht, was da jetzt, wo das Problem liegt. Dann hat er irgendwann gesagt, na ja, gut, vielleicht gibt es ja doch ein Problem, ich kenne ja den Bedarf nicht. Wo ich mir denke, hä, warum müssen wir dann eigentlich dauernd aufschreiben, wie viele Schüler, wie lange lernen die schon Deutsch und wie gut können die schon Deutsch? Wirklich dauernd wird das dokumentiert und irgendwo hingeschickt. Kommt es offensichtlich nicht bei ihm an oder er liest es nicht, ich weiß es nicht. Gut, dann wurde ja offensichtlich irgendwoher was ermittelt. Jedenfalls schwebte plötzlich eine Zahl im Raum. 75, können doch weitermachen. Aber wie schwebt, also die habt ihr per Mail gekriegt oder wie? Ich weiß ja auch nicht mehr. Das, am Anfang hat das irgendwer erzählt wahrscheinlich. Dann irgendwann hat mein Schulleiter, hat mir dann glaube ich vielleicht auch mal was gesagt. Oder ich habe eine E-Mail von irgendwem bekommen. Irgendwann schwebte diese, oder ich habe es aus der Zeitung. Mhm. 75. Ich fand dann sehr lustig. Okay, weil es war nämlich nie begründet, wo diese Zahl herkommt. Warum denn jetzt 75, warum nicht 76? Oder wenn man sparen will, warum nicht 74? Geht es nicht auch mit 74? Spar ich ja. So, also diese Zahl ist doch total willkürlich. Sie ist doch an keinem, da müsste doch jemand, wir haben den Bedarf genau ermittelt, wir brauchen noch 75. Das ist Quatsch, steht auch nirgends. Sondern irgendwer hat gesagt, das reicht noch für 75 Stellen. So viel Geld, oder hirnrissig. Oh, darf man das sagen? Hirnrissig? Ich glaube ja. Also, gab kein Piep. Für mich nicht nachvollziehbar. Ich möchte es mal abmildern. Für mich nicht nachvollziehbar, wie man in 75 kommt, die jetzt eben weitermachen sollen. Aber jetzt weiß man auch nicht, welche 75. Und welche das jetzt sind. Es gab, aber ist das, gab jetzt, ist das jetzt gesetzt? Lehrer. Wir mussten sozusagen äußern, möchten sie überhaupt weitermachen. Das geht dann noch maximal bis zum Schuljahresende. Dann ist aber definitiv Schluss, weil der Herr Tullner, das hat er ja nur noch mehrmals gesagt, nicht unbedingt so gerne mit den Quereinsteigern arbeiten möchte. Er möchte lieber richtige Lehrer. Also so ähnlich hat er es ja auch ausgedrückt. Er hat mehrmals sich ein bisschen abfällig auch über uns Quereinsteiger geäußert. Das heißt dann, dass all die... Wo diese Superfachkräfte herkommen sollen, hat er allerdings auch nicht gesagt. Ja, das ist eine andere Frage. Aber das heißt, die, also von den 75, die werden dann sowieso ersetzt, im besten Fall. Also man weiß noch nicht woher, aber das wäre jetzt so der Plan. Nee, die 75, die bleiben sozusagen jetzt von den ungefähr 200, bleiben 75 und 50 gibt es ja die fest sozusagen. Also 125. Sind es dann 125 von zur Zeit, Pi mal Daumen, 250. Also Hälfte, auf die Hälfte wird weg. Die Hälfte ungefähr bleibt übrig. Aber und, das ist kein, und also ist das 75, jetzt eine gesetzte Zahl? Also nochmal, wo kommt diese Zahl her? Gibt's ja jetzt? Das wurde nie erklärt, wo diese Zahl herkommt. Die kursiert weiterhin so? Genau, und die ist inzwischen auch amtlich, weil das stand auch in den E-Mails, die wir dann gekriegt haben, ja, es werden ja 75 Lehrer weitermachen können, wollen sie denn dabei bleiben? Und es kann auch sein, dass sie dann in eine andere Schule versetzt werden und so. Möchten sie oder möchten sie nicht? Und dann musste man sich halt äußern, musste man zurückschreiben, ja, ich will oder nee, auf sowas habe ich keinen Bock. So. Und ich glaube, wir haben, ich sag mal, ich vermute, fast alle haben geschrieben, ja, ich will. Aber jetzt zieht sich das eben so hin. Ja, dann ist schon fast Weihnachten. Viele von uns haben eine Familie, haben Kinder, wollen wissen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ich habe jetzt so 3 Bewerbungsgespräche schon gehabt. Also vielleicht sind dann auch welche dabei, wenn dann irgendwann mal die aus der Hefe kommen und sagen, ja, sie dürfen jetzt weitermachen. Das sind dann auch viele sagen, na, jetzt habe ich was anderes. Also du hast jetzt auch schon weiter beworben? Ja, ich kann ja nicht darauf warten, dass die mir dann am 1. Januar sagen, übrigens, es geht nicht weiter. Weil du keine Informationen hältst, ja. Also nicht, sie sind genau. Jetzt im engeren Kreis. Und das Lustige ist ja, dann sind es 75, von denen vielleicht dann 25 sagen, nö, es hat mir jetzt zu lange gedauert, ich habe jetzt was anderes. Dann heißt es, bleiben schon doch wieder nur noch 50 übrig, da muss man wieder 25 nachrekrutieren. Es ist alles, ich weiß nicht... Aber jetzt warum kann man das nicht alles im September entscheiden kann, das ist doch auch eine der Fragen. Warum kann man nicht im September oder im Oktober sagen, so, liebe Leute, die sind nur bis zum 31.12., die Leute, die Schulen wollen wissen, wie geht es weiter im Schuljahr, weil das Schuljahr ist ja mittendrin. Die Leute, die dort arbeiten, wollen wissen, sollen sich einen neuen Job suchen oder nicht. Und die Schüler, für die ist es auch schön, wenn die wissen, also... Nochmal, weil das finde ich eigentlich das Unglaubliche dabei, das ist ja auch so, wie ich das aus den Medien immer nehme, also eben man hat so eine Meldung und dann hat vielleicht mal der wieder was gesagt, dann wird aber doch zurückgerudert oder kommt irgendwo anders was her. Also ich verstehe das jetzt von dir so, es gibt auch bei euch keine konsistente oder offizielle Informationspolitik oder überhaupt Informationen? Also das ist einfach, man schwebt so und alles, was na man ja, so... Naja, doch, es gibt schon diese offiziellen E-Mails, die dann vom Schulamt kommen oder, ja, vom Schulamt kamen ja, aber lustigerweise die letzte E-Mail mit diesen 75 Lehrern zum Beispiel, dass die jetzt definitiv noch weitermachen können und dass man jetzt die 75 aussuchen wird in irgendeinem Verfahren, die kam ja noch vom Herrn Klime. Der ist ja inzwischen aber nicht mehr Schulamtsleiter. Der wurde ja dann einen Tag später, zwei Tage später abgesetzt. Wo ich jetzt, auch nicht weiß, gilt es jetzt noch oder gilt es nicht mehr? Aber ich glaube, Herr Tullner hat in einem Fernsehinterview, das war dann zwei, drei Tage später beim MDR, das glaube ich nochmal bestätigt, die Zahl. Also gilt es wohl schon noch. Also ich weiß auch nicht, ob ich immer alles mitkriege. Und diese viele Infos, die wir kriegen, kriegen wir auch so... Ach, der kennt den und dann sind das so, kursieren dann halt so Gerüchte, das ist ja, kann ja eigentlich von den Offiziellen keiner was dafür, wenn Gerüchte kursieren, ja, aber ganz oft haben die sich eben doch auch als wahr rausgestellt, ja. Ja, aber eben mit einer transparenten Informationspolitik könnte man solchen Gerüchten schon entgegenwirken, würde ich behaupte ich, aber es ist jetzt mal dahingestellt. Also ihr tauscht euch untereinander aus, hast vorhin schon erzählt, es blinkt dir dauernd hier, deine WhatsApp-Gruppe und was weiß ich nicht alles. Nun weiß ich, gab es ja auch, also als das so auftauchte schon auch Proteste dagegen. Kann man Protest eigentlich sagen? Gab es Protest? Ich selber habe keinen richtig erlebt, habe aber, ich weiß, dass es mal in Magdeburg irgendwie eine kleine Aktion gegeben haben muss. In Halle hat mal eine Schule gestreikt. Ich weiß, dass warum? In der Grundschule in Röpplingen haben die Lehrer mal, die Eltern und die Schüler sind vor der Tür stehen geblieben und haben sozusagen demonstriert dagegen, dass die Lehrerin dort aufhören muss. Warum passiert da nicht mehr? Tja, warum passiert da nicht mehr? Also ihr könnt doch jetzt 150 Leute können doch jetzt zusammen irgendeine Aktion machen. 200. Wie waren es? Ich habe schon wieder vergessen. Ach so, dass wir alle... Ja. Es gab eine Petition, ja, was man heutzutage so macht. Die ist auch tatsächlich angekommen im Landtag. Und daraufhin ging das ja eigentlich erst los. Also in dem Sinne gab es schon eine Aktion, sehr modern, ne, so eine Online-Petition. Und dann wurde das ja nochmal verhandelt sozusagen. Also das hatte sogar einen Effekt. Also ob es jetzt nur aufgrund der Petition war oder ob man die Lage, den Ernst der Lage vielleicht auch so erkannt hätte, weiß ich nicht, aber das schon. Ansonsten ist, glaube ich, schwierig. Wir arbeiten ja alle. Ich hatte immer die Idee, man müsste eigentlich mit den Schülern dahin und sich dahin stellen und die müssten meckern. Und dann, die Mehrheitsbevölkerung ist da eher gelassen, genau, weil es geht hier nicht an. Genau. Und, aber das ist eben, ich glaube immer, Wähler müssen meckern, damit Politiker sich bewegen. Das heißt, wenn nur die Lehrer meckern, ist das eh sehr wohlfeil, weil ja, denen geht es eh nur um die Jobs und das ist auch Quatsch, das ist kein Argument. Oh, ich will jetzt meinen Job behalten, ist ja Quatsch. Und es geht ja nur zweitrangig um die Lehrer, sondern es geht ja eigentlich um die Schüler, die nicht versorgt sind und um die Schulen. Und die haben aber gerade keine Eltern hier. Die so, also ich will nicht nach einem Chaos versinken, aber wenn man sich vorstellt, dass an manchen Schulen wirklich knapp 100 Flüchtlingskinder sind, die dann aufgrund dessen, dass sie nichts verstehen, total langweilt sind und entweder nicht kommen, das macht Stress, weil es gibt eine Schulpflicht, das muss man dann einfordern, dann muss man über Ordnungsamt und Pipapo, Haufen Bürokratiekram, so, aber warum sollen die kommen, wenn sie eh nichts verstehen? Oder wenn sie kommen, sitzen im Unterricht und werden stören, weil was macht man, wenn man 8 Stunden in der Schule sitzt und nichts versteht? Dann langweilt man sich, also macht man irgendwelchen Unsinn, wenn man 14 ist oder 12, so. Also ist das auch zusätzlicher Stress. Das ist Quatsch, das muss ja nicht sein. Dem kann man ja entgehen. Und für die Schüler ist es halt blöd, weil sie lernen halt nicht Deutsch. Wir Lehrer, wir sind auch ganz doll die Kontaktpersonen zu den Deutschen, sage ich jetzt mal. Die haben im Wohnheim ihre Betreuer, mit denen sind sie recht dicke. Zumindest bei uns ist das so. Und dann halt ich, und ich habe noch eine pädagogische Mitarbeiterin in der Schule, die sehr viel mit denen unternimmt. Und die kommen zu uns, die gehen nicht zu ihren Klassenlehrern oder so, das ist denen noch zu fremd. Sondern wir sind die, zu denen sie Vertrauen haben und mit denen sie, wo sie wissen, sie können auch mit ihrem gebrochenen Deutsch uns 10-mal was erklären. Wir hören zu und wir nehmen uns die Zeit und das macht ja sonst auch nicht jeder Lehrer. Und das bricht dann alles weg und das ist halt das Schlimme. Also bei euch, wenn wir sind jetzt bei 50%, bei euch würde es dann heißen, einer von euch beiden würde gehen, pädagogische Mitarbeiterin oder du. Und dann... Ja, ich. Weil die pädagogische Mitarbeiterin so. Und so, okay, du bist jetzt weg. Was würde das für die Kinder heißen? Würden die noch irgendwo eine Betreuung haben? Nee, weil das ist ja auf dem Dorf. Nee, das ist auf dem Dorf und die würden dann einfach in ihre Klassen, denen sie zugewiesen sind, geschickt. Und das wie gesagt, die sind ja jetzt seit März, die waren schon kurz vor mir da, seit Februar sind die da. Und da ich ja gute Arbeit mache, können die inzwischen, behaupte ich mal, meine Fünftklässler, die brauchen noch ein bisschen, für die wäre es hart, wenn ich nicht mehr da bin. Aber die Älteren, bis auf zwei, denen das Lernen sehr schwer fällt, weil sie halt auch Analphabeten sind, gar keine Schulerfahrung haben und so weiter, die würden sich da durchschlagen. Das wäre auch hart, aber die würden das hinkriegen, bin ich felsenfest überzeugt. Vielleicht nicht so, wie sich die Lehrer vorstellen. Ja, aber die kriegen das irgendwie, die kommen klar. Und die zwei bleiben aber auf der Strecke. So, weil um die, da hat keiner Zeit für die. Und weil die sowieso, also auch wenn die gut Deutsch könnten, hätten die eigentlich noch wahrscheinlich einen Förderbedarf. Und jetzt mit Fremdsprache erst recht. Und jetzt ist halt die Frage, das muss man ja auch selbstkritisch fragen, okay, jetzt habe ich ja gerade gesagt, eigentlich, es wird zwar hart, aber die schaffen das alle. So, jetzt ist halt die Frage, rechtfertigt das zu sagen, dann geh nach Hause, weil du kostest halt einfach eine Stange Geld. Und wenn wir sagen, die schaffen das schon irgendwie, dann ist es doch okay, dann sollen sie es mal so machen. Ich will nicht nur meckern, ja, ich verstehe diesen Ansatz auch, zu sagen, ach, die sind jetzt so lange hier, schick die doch in die Klassen und dann ist das vielleicht ja auch nicht so schlecht, wie alle immer denken. Aber es gibt keine Sicherheitsseile. Na, ich weiß halt, wenn jetzt doch was schief geht. Ja, ne? Und es ist auch so, ich weiß nicht, wie das dann organisiert ist. Wo sind denn dann die, die noch bleiben? Man weiß ja nicht sofort, wo es den Stress gibt. Ist dann, wenn dann ein Schulleiter sagt, hier bei mir ist jetzt, wird dann einer schnell dahin geschickt und umgesetzt? Oder, ja. Die Konzepte kenne ich. Jetzt vielleicht noch, also jetzt ist ja gleich Weihnachtsferien. 10 Tage noch, sag ich mal. Dann gehen ja die Ferien los. Du hast noch keine Nachricht, ob du bleibst oder nicht. Wie gehst du jetzt, wie trittst du den Kindern, den Jugendlichen gegenüber, so also am letzten Schultag? Ich habe denen schon vor 1-2 Wochen oder vielleicht auch schon vor 2-3 Wochen gesagt, dass ich das nicht weiß. Weil da ging es darum, um nächstes Jahr wollten wir was unternehmen. Die wollen gerne schwimmen lernen, alle. Die können alle nicht schwimmen. Und ich bin ja Sportlehrer eigentlich. Und das geht nicht. Man kann hier nicht wohnen und nicht schwimmen können, das ist ja furchtbar. Wir müssen einen Schwimmkurs organisieren und das kriege ich aber jetzt nicht mehr hin so auf die Schnelle. Das müssen wir nächstes Jahr irgendwie machen. Das hatte ich irgendwann mal gesagt im Sommer und jetzt haben die mich da drauf wieder, ja, wir wollen schwimmen lernen und so, Herr Wollschläger. Und dann fiel mir ein, Scheiße, ich weiß ja gar nicht, ob ich noch da bin. So, und dann habe ich gesagt, ja, ich muss jetzt ganz ehrlich sein, dieses Jahr wird es nicht mehr. Ich habe mich noch nicht gekümmert. Aber nächstes Jahr weiß ich nicht, ob ich noch da bin. Und dann so, oh, wieso, nein, sie können nicht weggehen. Ich sage, naja, ich entscheide das nicht und müssen wir dann halt gucken. So. Und seitdem wissen die, dass ich vielleicht nur noch ein paar Tage da bin und finden das nicht gut. Ja, klar. Wir brechen hier ab. Schön deprimierend so in der Weihnachtszeit, super. Wir reden vielleicht im Januar oder Februar nochmal, wie es denn weitergegangen ist. Erstmal danke, dass du zu nächtlicher Stunde mit mir hier Probleme... Nee, eigentlich hast du ja nur erzählt. Tschüss. Bitte, tschüssi.